Oh, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen die neueste Nummer präsentieren. Die neueste Nummer von Belgien. Klatsch in die Hände. Klatsch in die Hände. Ein, zwei, klatsch in die Hände. Yeah.